ganz wenige Jahre nach Gründung der DDR, ist ihr Vater in den Westen gegangen. Welche Rolle, hat dieser Weggang des Vaters gespielt? Welche Debatten hat es gegeben? Sie haben schon gesagt, Sie selber wissen nicht, warum Sie in der DDR geblieben sind. Hat er versucht, Sie zu überreden? So einfach ist natürlich auch nicht. Ich kann drüber nachdenken, warum ich geblieben bin. Und ein Grund war sicher, also mein Vater hatte keine andere Möglichkeit, als wegzugehen. Er wäre ganz schlicht verhaftet worden und er wäre in irgendeinem DDR-Zuchthaus für einige Jahre verschwunden. Also das war für ihn, er hatte gar keine Alternative. Und für mich war sicher die Möglichkeit zu bleiben, während die Eltern weggehen, erstmal eine Möglichkeit, die Eltern loszuwerden und andererseits ein Problem loszuwerden, das darin bestand, dass ich wusste, wann immer mein Vater von zum Beispiel der NKWD oder von DDR-Administration denunziert wurde oder bedrängt wurde, terrorisiert wurde. Eines seiner Hauptprobleme war das Verhältnis zum NKWD. Er war Bürgermeister in einer Industriestadt in Sachsen. Und da ging es um Enteignungen. Und er versuchte immer, da irgendeine Balance zu finden zwischen den Interessen der Enteigneten und den Maßnahmen, die von ihm verlangt wurden. Darüber haben Sie ja dann später ein Theaterstück geschrieben. Ja. Ein Hauptvorwurf gegen ihn, das klingt heute lächerlich, war, dass er in seinem Büro kein Stalin-Bild hatte und solche Dinge. Und das wusste ich alles. Und ich war ein Problem los. Das Problem des Vaters, der Eltern? Nee, es war, das Problem war, dass es plötzlich entstand eine Alternative, also DDR oder der Sozialismus, wie er da im Moment real war oder aussah. Und mein Vater, ich musste mich entscheiden, hätte mich entscheiden müssen irgendwann. Das war vielleicht so ein Beweggrund. Und damit entfiel ein Entscheidungszwang. Er ist weggegangen, ich bin da geblieben, ich hatte eine andere Existenz. Ich konnte als jahrelang so halb asozial leben und es war eher eine anarchistische Position oder Insel, in der ich dann da überleben konnte. Ich musste mich nicht entscheiden, ich hatte keine Funktion, ich hatte keinen Posten. Und ich konnte ein Außenseiter bleiben und ich konnte das beobachten, was da passiert und darüber schreiben. 1961 ist die Mauer da. Die Umsiedlerin, eben das Stück über die Enteignungsmaßnahmen der DDR und gar nicht so ungemein kritisch, sondern eben interpretierend, wird nach der ersten Aufführung verboten. Und Sie werden, wenn ich das Ihren Erinnerungen recht entnehmen, mehr oder minder von Helene Weigel gezwungen, vielleicht auch überredet, in einem kleinen Kämmerchen Selbstkritik zu üben. Die übliche kommunistische Selbstkritik. Finde ich ein Moment von Demütigung, weil es ja sozusagen bedeutet, zurückzunehmen, was man getan hat. Ja, aber ich sehe das nicht so. Ich glaube, ich habe es nicht mal so empfunden, weil ich wusste, nach kleinen Schwankungen, dass ich Recht habe, dass ich als Autor größer bin als die DDR oder als diese Funktionäre, die mich da demütigen wollen. Und wenn Dummköpfe mich demütigen wollen, wenn sie auch die Illusion brauchen, dass sie mich demütigen, dann finde ich einen Weg, ihnen diese Illusion zu vermitteln. Es ging damals, also 1961, wirklich um die Frage, ob ich verhaftet werden muss oder nicht. für dieses Stück, für diese Aufführung. Insofern war es nicht so ganz freiwillig. Und ich musste schon wirklich Angst haben, dass ich dafür verhaftet werde. Und so viel wusste ich schon, dass ich in einem DDR-Gefängnis kein neues Stück schreiben kann. Und mich interessierte, dass ich noch mal ein Stück schreiben will und vielleicht noch mehrere. Und bloß das liegt auf einer ganz anderen Ebene. Das ist vielleicht das Problem. Das ist auch sicher eine Frage, die man an Kunst stellen kann. Mich interessierte das Schreiben. Und ich habe sehr vieles wahrscheinlich darauf eingerichtet, oder bei sehr vielem, was ich getan oder gelassen habe, daran gedacht, dass ich ja weiter schreiben will. Und zwar in diesem System, in diesen Verhältnissen, weil die mich interessierten. Mich hätte nie interessiert, auch 61 nicht, das ist vielleicht das Merkwürdige. Es wäre mir nicht gelungen, aber selbst wenn es möglich gewesen wäre, wegzugehen aus der DDR, ich hätte es nicht gemacht, auch in dieser Situation nicht. Weil ich das Gefühl hatte, was da passiert, interessiert mich nicht. Aber das, was hier passiert, interessiert mich, das ist meine Erfahrung und das kann nur ich beschreiben. Gleichwohl haben Sie noch nicht bei der Umsiedlerin, aber bei Veloktet, der einige Jahre später erschienen ist, Ihre größten Erfolge im Westen gehabt. Sie sind ein Dramatiker gewesen, der eigentlich über den Westen zurückgewirkt hat in die DDR, wie viele andere Kollegen aus der Romanciers, wie zum Beispiel ja, in gewisser Weise auch Christa Wolf auch. Sie haben in diesem Zusammenhang einmal gesagt, einen sehr anfechtbaren, zitierten, debattierten Satz, die DDR war für mich das Material, das ich vorgefunden habe und dann verarbeitet habe. Ist Ihr Verhältnis nicht nur zur DDR, sondern auch zu Ihrer eigenen Lebensgeschichte, zu Ihrem Vater, zu Ihrer unmittelbaren Umgebung, das Verhältnis zu einem Material? Ja, das Problem ist doch ganz, man kann es auf eine Formel bringen. In 50 Jahren ist nicht wichtig, wo und wann ich mich wie ein Schwein verhalten habe. Es ist wichtig, wo ich wie ein Schwein geschrieben habe. Hm? Oder nicht. Hm? Mhm. Und alles andere wäre Beschönigung. Ne? Mhm. Um die Frage geht es eigentlich. Ende der 50er Jahre haben Sie Ihre zweite Frau geheiratet, Inge, eine Kinderbuchautorin, wenn ich recht informiert bin, auch sozusagen eine Repräsentantin in der DDR der höheren Klasse. Sie selber haben sich einmal geäußert, dass dies für Sie auch eine Herausforderung gewesen ist, mit der Sie nach allem, was man liest und hört, eine sehr produktive Arbeitsbeziehung hatten. Sie haben unlängst ein Nachwort oder ein Vorwort geschrieben, einen Kommentar, einen Begleittext zu einem Buch Ihrer Frau, die durch Selbstmord ums Leben gekommen ist. Und Sie haben dort geschildert, wie ernst und wie eigentlich katastrophal doch das Zusammenleben sich entwickelt hat im Laufe der Zeit. Na, es war keine Entwicklung. Das Problem war, erstmal, sie war, ich glaube, 4 oder 5 Jahre älter als ich. Sie hatte ein massives Trauma aus dem Krieg. Sie hat in Berlin, sie war Luftwaffenhelferin oder sowas. Sie kam in den letzten Kriegstagen oder Wochen auf Urlaub und das Haus, wo ihre Eltern wohnten, wo sie auch gewohnt hatte, war zerbombt. Die Eltern lagen wahrscheinlich im Keller. Sie hat ihre Eltern ausgegraben aus dem Keller und die Reste auf den Friedhof gekarrt, solche Dinge. Sie selbst war zweimal verschüttet während des Bombenkriegs, also in Berlin. Und sie war einfach schwer traumatisiert dadurch. Und dann hatte sie zwei Ehen, bevor wir geheiratet haben, die wohl auch nicht so einfach waren. Wir haben nie viel darüber gesprochen. Und sie war irgendwann auch alkoholabhängig. Und es gab dann, also schon bevor ich sie kannte, das habe ich später aber erst erfahren, gab es immer wieder Selbstmordversuche. Immer im Zusammenhang mit der Erinnerung an diese Ausgrabung der Eltern, an die Verschüttung und so weiter. Und es war einfach ihr Leben war ein wirklich heroischer Kampf gegen den Wunsch, sich zu töten. Und das hat sehr lange gedauert und das ging immer wieder mal gut eine lange Zeit und dann ging es wieder mal nicht und am Schluss ging es nicht mehr. Hat man sich die Beziehung vorzustellen als eine, zumindest in den Anfängen, als eine dieser fast modellhaften Schriftstellerehen, denn Sie haben ja zusammen mit Ihrer Frau die ersten Stücke und die ersten literarischen Arbeiten vorgelegt. Das war sozusagen eine Koproduktion. Damals war und wurde natürlich noch, aber damals schon, denke ich, war auch in der DDR doch das Modell Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir aktuell, das heißt die Schriftsteller, die sich zusammentun, die heiraten, um dann eine Art intellektuelle Ehe zu führen. Waren da solche Gedanken, spielten die mit? Ich glaube kaum. Ja, außerdem funktioniert es ja nicht. Ich kenne jedenfalls kein Beispiel, wo das ohne Menschenopfer funktioniert hat. Also diese doppelte Ehe, also Ehe zwischen Künstlern, die in der gleichen Kunst gefangen sind und auch noch eine menschliche und private Beziehung haben. Das kann nicht funktionieren. Das ist von vornherein mit Konflikten beladen. Ich meine, als Künstler ist man, glaube ich, grundsätzlich Egoist und Impuls ist schon immer aufzupassen, dass kein anderer besser ist als man selbst. Am 13. August 1961 wurde in Berlin und dann zwischen den beiden Teilen Deutschlands die Mauer gebaut. Zur gleichen Zeit fand statt die Probe zur Umsiedlerin hier in Berlin. Offensichtlich hatte die SED Gerüchte gehört, dass es mit dem Stück nicht so ganz in Ordnung sei und einige Leute beauftragt, bei der Premiere zu stören. Die ganze Geschichte ist aber dann anders ausgegangen. Nach dem, was man hört, gab es großen Jubel, viel Gelächter. Auch Manfred Krug saß im Publikum. Wie ist das damals gewesen? Es ist schwer, gegen die Legenden anzukommen. Also, aber nach meiner Erinnerung war die Sache ungefähr so. Wir haben angefangen zu probieren, ich glaube im März oder April, vielleicht sogar früher. Das war ein Studententheater an der Hochschule für Ökonomie in Karlshorst. Der Tragelehn, der die Inszenierung gemacht hat, war ein Brecht-Schüler und engagiert noch am Berliner Ensemble. Das heißt, als er anfing, das zu machen, war er schon an einem anderen Theater engagiert. Und das Stück entstand eigentlich auch während der Proben. Das war nicht fertig, als wir anfingen. Und es wurde immer probiert, was fertig war und dann geändert und weiter. Das war eine sehr angenehme Arbeitsweise. War Ihre Frau da dabei? Sie war selten dabei. Das ist aber eine Geschichte, die kommt später noch, weil sie hatte da später eine gestörte Beziehung zu diesem Stück und zu dieser Aufführung. Gut, aber das hat sicher viele Gründe. Jedenfalls, wir haben probiert, ziemlich täglich da in dieser Hochschule. Die Studenten, das war ein Punkt, die hatten schon oft Theater gespielt, auch eine Aufführung von Lohndrücker war an dieser Hochschule gewesen, inszeniert von Steffi Spira, die inzwischen ja relativ bekannt ist, eine Schauspielerin. Die habe ich aber nicht gesehen, die Aufführung. Gut, wir haben da probiert und mitten in die Proben fiel dann dieses historische Datum, der 13. August 1961. Wobei das nicht ohne Witz ist, dass es ein 13. war. Na, interessant war nur, wir haben damals, also mitten in den Proben zu diesem Stück, haben wir das eigentlich als freudiges Ereignis genommen. Es war von denen, die da an dieser Arbeit beteiligt waren, eigentlich keiner einer anderen Meinung. Wir fanden das gut und notwendig und wir sahen darin eine Möglichkeit, jetzt freier zu arbeiten. Unsere Illusion oder Idee war, dass jetzt gibt es diese Mauer, also das dieser Ausblutungsprozess der DDR ist damit gestoppt. Jetzt können wir in der DDR offen und auch hart über die Probleme diskutieren, auch in der Kunst. Gut, dann haben wir einen Fehler gemacht. Dieses Stück war eine Auftragsarbeit vom Deutschen Theater. Das lief über das Ministerium für Kultur. Und die hatten aber nie etwas gesehen davon. Ich habe so einen Stapel von Mahnbriefen. Man kriegte eine erste Rate von, ich glaube, 1000 Mark oder 1500. Und dann sollte man irgendwas abliefern. Dann kriegte man die zweite Rate. Ich habe nie irgendwas abgeliefert. Ich habe grundsätzlich immer Termine überzogen, wenn ich Auftragsarbeiten gemacht habe. Einfach aus einem Widerstand gegen Aufträge. Das war eigentlich der Mechanismus immer, auch bei Korrektur. Das war eine Auftragsarbeit vom Rundfunk. Ich habe immer die Termine überzogen, musste das Geld zurückzahlen, was ich schon hatte. Dann war es meine Arbeit. Und dann konnte ich frei damit umgehen. Dann habe ich es geschrieben. Gut. Und da war ein Misstrauen natürlich. Was machen die da? Dann haben wir eine Szene veröffentlicht im Sonntag. Die Wochenzeitung vom Kulturbund mit einem Kommentar des Regisseurs von Tragelin. Nach der Veröffentlichung dieser Szene gab es einen Anruf von der Kulturabteilung des Zentralkomitees in der Hochschule, wo geprobt wurde, an die Parteileitung dort. Da geht doch etwas vor, was nicht ganz in Ordnung ist, und kümmert euch darum. Für Sie hatte es die Folge, dass Sie aus dem Schriftstellerverband ausgeschlossen worden sind? Ja, das war ein langer Prozess natürlich. Zunächst war es so, dass der Zentralrat, das haben wir alles später erfahren, das ist aber belegt, der Zentralrat verlangte unsere Verhaftung, also die des Regisseurs und meine. Sie mussten aber die Bezirksleitung der SED fragen, ob sie das machen oder veranlassen können. Und der Bezirkssekretär, das war Paul Ferner, der war gerade in Moskau. Da ging es um die Folgen des 20. Parteitags. Und der sagte, für Ideologie wird nicht mehr verhaftet. Und deswegen fiel die Verhaftung erstmal aus. Der 20. Parteitag war der große Khrushchev-Entstalinisierung. Ja. Das kam auch im Text vor. Und das war auch eine der schlimmen Provokationen. Natürlich. Hat Sie denn der 20. Parteitag ähnlich bewegt, wie es bezeugt ist von vielen anderen Schriftstellern, ja, vor allen Dingen aus der Sowjetunion? Ja, na, eigentlich bewegt hat es mich nicht. Es war fällig und ich wusste alles, was da gesagt wurde, schon sehr lange. Mindestens seit 1944. Also die Verbrechen Stalins. Ja, ja. Aber es wäre natürlich jetzt ein Understatement zu sagen, dass Ihre Wirkung im Westen deshalb begann, weil Sie als Dissident galten. Understatement oder auch eine falsche Interpretation. Es begann ja auch als eine Faszination des Materials. Und ich sehe eigentlich kaum einen anderen Schriftsteller der DDR, der über diesen, zu diesem Zeitpunkt zumindest, Christa Wolf ist sicherlich ein anderer Fall, über die Faszination, über das Neuartige des Materials, das er anbot, wirkte in den Westen. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Bei Philoktet, das war ein ganz altes Material, mal oberflächlich gesehen. Ich erinnere mich, als ich das geschrieben hatte, es wurde gedruckt im Kursbuch, glaube ich. Nee, nicht im Kursbuch, in der Alternative. Mhm. Und ich traf den Enzensberger bei Hans Bunge. Und der Enzensberger hatte Philoktet gelesen und er fragte mich, er fand das ganz toll und fragte mich, woher haben Sie die Stiche? Ich erinnere mich, ich verstand überhaupt nicht, wovon der redet. Er redete von Max Ernst, von den Collagenromanen, nehme ich an. Ja, ja. Und ich kannte aber die Stiche gar nicht. Max Ernst kannte ich ein bisschen, aber ich bin nicht drauf gekommen. Und dann kam zu mir eine, ja, die Herausgeberin der Alternative, das war Hildegard Brenner, glaube ich. Und die sagte, ja, ich gehe davon aus, dass Sie ein Schlüsselstück über den Stalinismus und über Trotzki geschrieben haben. Das wusste ich auch nicht. Das war natürlich ganz leicht zu sehen für Linke in der Bundesrepublik. Ich wäre darauf nicht gekommen. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, das, was eigentlich gewirkt hat. Einmal war es das. Das war aber, glaube ich, nur für verirrte oder einsame Linke interessant, dieser Aspekt. Das hat bestimmt kein Kulturredakteur in irgendeiner Radiostation interessiert oder in irgendeiner Redaktion. Sie glauben nicht, dass die Linken Sie missverstanden haben? Also die Rezipienten damals? Natürlich haben sie das missverstanden, das ist klar. Ja. Und was aber das eigentlich Interessante war, glaube ich, das eigentlich Wirkende, war was ganz Materielles. Nämlich, es klingt blöd, wenn ich davon rede, aber die Sprache, und zwar eine, das klingt jetzt ganz dumm, eine Sprache, die ziemlich direkt anknüpft an deutsche Klassik. Hat in der DDR der Solzhenitsyn-Schock, der unmittelbar sich dem anschloss und der ja in Frankreich zum Beispiel große Wirkungen gehabt hat, in der Bundesrepublik weniger große, hat das eine Rolle gespielt? Kann ich schwer sagen. Also, ich erinnere mich, ich habe, als ich den ersten Roman gelesen habe von Solzhenitsyn, einen Tag im Leben des Ivan Denisowitsch, wollte ich, das ist fast eine Selbstanzeige, ein Gedicht schreiben dazu, ein Kommentar, ein Versuch, das Positive herauszufinden an dem, was er beschreibt. Und es gibt so eine Sequenz, ich kann es nicht mehr genau rekonstruieren, wo er beschreibt, wie man sich freut, zu arbeiten in dieser Situation. Und ich habe versucht, das da rauszuziehen. Natürlich war das beim Archipel Gulag überhaupt nicht mehr möglich, ist klar. Aber überrascht hat mich eigentlich, oder schockiert hat mich eigentlich nur, dass die Dimension, der Fakt war allgemein bekannt. Also das war für mich kein Schock mehr. Und dann gab es natürlich nach kurzer Zeit politische Äußerungen von Solzhenitsyn, die wieder selbst ein Alibi gaben, ihn nicht mehr ganz ernst zu nehmen. Also seine panslawistisch christlichen Vorstellungen von Russland und so. Und das war natürlich ein Alibi dann. Und man konnte sich herausreden, sozusagen. Herausreden darauf, dass der Mann vielleicht doch nicht die richtige Brille aufgehabt hat. Sie haben immer wieder betont, dass Sie Ernst Jüngers Werk schätzen. Umgekehrt schätzt Ernst Jüngers Sie, und Sie sind meines Wissens doch der einzige zeitgenössische Schriftsteller, über den er Lobendes zu sagen weiß. Sie haben irgendetwas über Jüngers Verhältnis zu Frauen gesagt, was Jünger außerordentlich beschäftigt hatte. Was war das? Können Sie? Ja, es beruhte vielleicht auf ganz dummen Details. Zum Beispiel, wir nach einem langen Gespräch fuhren wir in ein Gasthaus in dem Dorf, wo er ein Essen bestellt hatte oder seine Frau. Und sie fuhr voraus und wir fuhren hinterher. Ich war mit einem Bekannten aus Berlin da, mit ihm. Und wir fragten ihn, ob wir rauchen dürfen. Und er sagte, ja, selbstverständlich. Er hätte immer gern im Garten seine Dunhill geraucht, aber seine Frau meinte, es wäre nicht gut für seine Bronchien. Das war eine Sache. Und es war einfach ein Eindruck von mir, auch natürlich nach Kenntnis seiner Texte, dass dieser Mann vor nichts Angst hat oder vor nichts mehr Angst hat, nach so viel Erfahrung auch mit Angst und mit Risiken und gefährlichen Situationen, außer vor Frauen. Weil er hat den Krieg erlebt und erfahren, bevor Frauen eine Erfahrung für ihn sein konnten. Das war gemein. Mhm. Und das scheint ihn sehr irritiert zu haben. Ja, er hat es in mehreren Zeitungen im In- und Ausland richtig gestellt. Sie waren einer der von der Kultur Society begehrtesten Schriftsteller, die es überhaupt gibt. Sie haben zudem 1985 den höchsten deutschen Literaturpreis, den Büchnerpreis, bekommen. Ein Jahr später den Staatspreis erster Klasse von Erich Honecker. Welchen Eindruck macht der Erich Honecker auf Sie? Einen sehr entfremdeten. Das war ein Ritual, ein Staatsakt. Und es gab keine irgendwie geartete Beziehung. Das war ein reines Ritual. Interessant war nur die Feier danach im Gebäude des Staatsrats. Da ist ein langer Tisch. Dahinter stand das gesamte Politbüro. Honecker in der Mitte. Honecker hielt eine Rede. Es gab so alle zwei Minuten einen Satz, den er für witzig hielt. Das war nicht immer besonders witzig. Und dann lachten alle pflichtschuldig. Sehr viele mit verzerrtem Gesicht, aber sie lachten alle und fanden das toll. Das war der Haupteindruck eigentlich. Diese Truppe von Leuten, die zum großen Teil, glaube ich, doch sehr viel mehr wussten als Honecker über die wirklichen Verhältnisse, über die wirkliche Lage, die auch zum großen Teil intelligenter waren als Honecker, wie sie sich untergeordnet haben, aber auch schon mit einer gewissen Herablassung. Das war einfach der Feuerwehrhauptmann, der am besten bei Feuerwehrfesten die Feuerwehr repräsentieren konnte. Und so haben sie ihn behandelt. Ihr Leben, Herr Müller, ist auf eine ganz unverkennbare Weise an die DDR gebunden, auch an die Lebensdauer der DDR bindet sich Ihr literarisches Schaffen. Es fällt auf, dass Sie seit 89, was die dramatischen Texte angeht, schweigen, dass Sie nichts mehr publiziert haben im Theater, also Theatertexte. Sie sind tätig im Berliner Ensemble, aber dieses hörbare Schweigen kann einem nicht entgehen. Ist mit dem Ende der DDR Ihnen das Material abhanden gekommen? Ja, erstmal glaube ich nicht, dass ich damit so allein dastehe. Ich glaube, da ist schon etwas Merkwürdiges passiert. Es gab ein Ja, es gab Rom und Karthago. Jetzt gibt es nur noch Rom. Und es ist entstanden ein Vakuum, ein unsicheres Territorium. Sie haben 1993 zur Überraschung der Öffentlichkeit ein Gedicht, muss man es wohl nennen, vorgelegt, Mommsens Block. Ist dies, Herr Müller, Ihr neues Genre, nicht mehr das Dramatische, sondern der Monolog, der innere Monolog, das Selbstgespräch in seiner konzentriertesten Form? Das Einzige, was ich weiß, ist, wie ich mich befinde, oder das einzige Territorium, was mich interessiert, bin ich. Und daraus kommt sicher dann sowas wie Mommsen. Natürlich brauche ich immer noch Masken. Mommsen war eine gute Maske für mich in der Situation, um über mich zu schreiben. Eines der jüngsten Gedichte von Ihnen, der letzten Gedichte, heißt Herzkranzgefäße. In dem wird der Zustand eines Menschen geschildert nach einer Krise. Welche Krise das ist, erfährt man nicht. Vielleicht kann man das Gedicht von Ihnen selber noch einmal hören. Herzkranzgefäß. Der Arzt zeigt mir den Film. Das ist die Stelle. Sie sehen selbst. Jetzt weißt du, wo Gott wohnt. Asche, der Traum von 7 Meisterwerken. 3 Treppen und die Sphinx zeigt ihre Kralle. Sei froh, wenn der Infarkt dich kalt erwischt, statt dass ein Krüppel mehr die Landschaft quert. Gewitter im Gehirn, Blei in den Adern. Was du nicht wissen wolltest, Zeit ist Frist. Die Bäume auf der Heimfahrt schamlos grün.